Oh Gott, jetzt müssen wir noch mal kurz auf die Sprünge. Was machen wir in dieser Folge? Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslöf-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Wir sprechen über Gruppen. Hallo, willkommen. Wir sprechen über Gruppen. Wir sprechen über Gruppen. Gruppen bei Facebook. Ach so, da bin ich jetzt so gar nicht. Facebook. Warte, Facebook da musst du mir auf die Sprünge helfen. Facebook, das ist dieses U-Boot der frühen 2000er gewesen, oder? Genau, das Knuddels für Rentner. Eieieiei. Also, wir kommen mal tatsächlich zu dem Punkt, dass wir konstatieren müssen, dass... Lass Konstantin aus dem Spiel. Nein, wir müssen konstatieren, dass es in der Tat so ist, dass Facebook mal Werbung gemacht hat für seine Gruppen. Für jedes Interesse gibt es eine Gruppe. Ja. Haben die das eigentlich im Facebook-Werbeanzeigen-Manager angelegt alles? Ich weiß es nicht. Und die Performance gemessen? Fakt ist, um das mal ein bisschen voranzutreiben, das Thema. Wir sprachen ja letzte Woche über die Mentalität von... Schwaben. Ich dachte mir, ich bring mal ein schönes Beispiel zu dem Thema. Jetzt bringst du Belege dafür, dass ich mit meinen Aussagen über Schwaben recht habe. Wie Facebook-Gruppen tatsächlich funktionieren und wo Facebook halt völlig Unrecht hat. Also es gibt sicherlich Gruppen, da gehst du rein und sagst, hallo, ich würde gern bouldern. Und dann kommen irgendwelche Menschen und sagen, Und dann sagst du, ja, welche Joystick benutze ich da am besten? Und dann denkst du, was? Ach, der meint Boulder Dash. Ne, ein bisschen alt. Boulder ist was anders, Freund. Naja, wurscht. aber zumindest sachliche Hinweise. Oder wenn du halt in so eine Handwerkergruppe gehst und sagst, hier, ich hätte gerne einen 36er Schnödelmüll. Dann kriegst du Dickpics. Dann kriegst du Dickpics und dann sagst du, ein 34er Pödelmödel, das wäre das richtige Ding gewesen. Perfekt. Dankeschön. Weil dann warst du aus Versehen in der Gruppe und dachte so, Schnödelmödel, das hab ich. 36, jawohl. 36 Stück. Genau, 36 Stück. 36 Dickpics. Auf den alten Filmen gingen ja immer 12, 24 oder 36 Fotos. Das stimmt. Also zwei würden mir reichen. Liebe Grüße an einen gewissen Podcast an dieser Stelle. Also, fassen wir mal zu kurz zusammen. Ich war vor Jahr und Tag mit der besseren Hälfte in Leipzig an Silvester. Und wir waren in einem Hotel dort. Das heißt, bis nach Berlin hat es nicht gereicht. Wir waren in einem Hotel dort im 21. Stockwerk und dachten uns, ja, wir feiern Silvester mit Aussicht aus dem 21. Stockwerk. Und da Leipzig nicht Stuttgart ist, also im Gegensatz zu Stuttgart eben tatsächlich flach ist, hast du mit 21. Stockwerk echt eine Aussicht. Ja. Das ist echt eine Hausnummer da oben und dementsprechend. So, jetzt war das Problem, wir waren im Hotel, in diesem Hotel war ein Ball-Event und wir dachten uns, nee, wir wollen nicht das Ball-Event mitnehmen. Wir haben zwar dafür bezahlt, quasi dieses... Ball mit Fußbällen oder mit Tanzbällen? Nee, Tanzball, da war auch ein Buffet dabei, das haben wir übrigens auch witzigerweise mitbezahlt, aber wir wollten es dann nicht wahrnehmen, weil wir hatten weder ein Abendkleid noch ein Schmocking dabei. Okay. Und weil wir das nicht dabei hatten, haben wir gedacht, ach, egal, bezahlt ist bezahlt. Das Zimmer hätten, es gab keinen, du zahlst für das Zimmer alleine ohne den Ball. Aber wir wollten dann zu einem Italiener gehen oder irgendwo noch essen gehen abends und sind dann tatsächlich um die Ecke von diesem Hotel, um die Ecke vom Hauptbahnhof dort auch, also in der Innenstadt, zentral, sind wir in eine Bar gegangen, haben gesagt, oder in ein Restaurant gegangen und gesagt, hier, wir hätten was zu essen. Du nimmst Platz, dann kriegen sie was. Dementsprechend am Silvesterabend kriegst du in Leipzig im Zweifel auch in einem Restaurant was zum Essen. Ja. Einfach so. Also, du gehst an einen Tisch, setzt dich hin, bestellst was zum Essen, es wird serviert, du gehst wieder und alles gut. Das ist schön, ja. Ich hab gehört, in einigen Stadtteilen von Leipzig kriegt man sogar pünktlich um Mitternacht irgendwie Freiluft-Barbecue. Freiluft-Barbecue? Ja. In Konnewitz. Du hast mit Leipzig angefangen, sorry. Konnewitz. Also, mit anderen Worten, es gibt durchaus zentral in Leipzig die Möglichkeit, an einem Silvesterabend sich einfach was zum Kahlen zu holen. So, ja, ich hätte Hunger, also essen. Restaurant. Jetzt ist es ja so, dass viele Restaurants sich denken, ja, der Sohnemann hat ja sonst nie was zu sagen. darf er an dem Abend Platten auflegen. Ja. Und weil der Schwabe meistens einen Zweitgeborenen hat oder eine Zweitgeborene, muss der Zweitgeborene dann irgendwann auch beglückt werden. Dann darf der irgendwann auflegen, dann ist der Erstgeborene sauer und der macht dann dafür das Feuerwerk. Und die Tochter wird verheiratet. Das heißt, wenn du an eine, in ein Restaurant gehst, dann besuchst du da Costa oder Igor, wenn du zum Russen essen gehst, und mit deiner Essensbezahlung, mit diesem 7-Gänge-Menü, das es da dann gibt, bezahlst du nicht nur Igor und Mathilda, die in der Küche steht, sondern du zahlst auch noch Stanislav die Möglichkeit, ein Feuerwerk abzubrennen, das er beim Polen gekauft hat. Ja, und du zahlst die GEMA. Und du zahlst die GEMA. Ja. Weil, ja, Miroslav ja. halt doch die Platten spielt. Ich dachte Ladislav. Ja, Ladislav ist, ja. Oder ist Ladislav schon abgeschoben worden? Ja, ist im Knast. Oh Gott, leider. Meine Güte, das ist so kompliziert. Naja, auf alle Fälle. Dachte ich mir, okay, Facebook behauptet, Gruppen sind gut. Also bin ich in eine Stuttgarter Gruppe gegangen. Das war Fehler Nummer 1, meine Damen und Herren, war nicht in eine Stuttgarter Gruppe zu gehen. Das war Fehler Nummer 2. Kurz vor Silvester schrob ich Fehler in Nummer eine 3. Gruppe auf die Timeline dort. Mal in die Runde gefragt, wo geht man Silvester in Stuttgart gepflegt essen ohne große Silvesterparty? Mit anderen Worten, wo gehe ich hin, esse was und gehe dann wieder? Ohne dass ich bis um 12 dort verhaftet bin, weil ich das Feuerwerk mitfinanziert habe. Also ich schrub nur den ersten Satz, aber den zweiten war ja eine Erklärung. Der gepflegte Stuttgart-Konnoisseur würde bei gepflegt Essen in Stuttgart schon lachen. Nee, da kamen gute Hinweise. Da musste ich echt staunen, was manche von den Menschen dort kannten. Also, die erste Antwort in einem Forum wäre jetzt die erste Antwort. Erster kam nicht. Zu Hause mit Freunden zusammen kochen und genießen. Genießen mit einem S. Also niesen. Genießen. Ja. Genießen. Corona. Das ist, wenn du den Niesenbach durch deine Wohnung umleitest. Ich denke nicht, dass sich eine Lokation, also nicht eine Location, sondern eine Lokation. Ja, ja, du wolltest ja was essen, deshalb das, lokal. Das, ja, ein Lokal eben. Ja, ja, aber das Lokation. Ist, weil jemand auflegt, es ist ein Mixding zwischen Lokal und Location. Du weißt ja nicht, ob da jemand auflegt. Auf jeden Fall, das Silvestergeschäft entgehen lässt. Lässt in dem Fall mit dreierles S, nicht mit zwei S. Also das ist quasi der Ausgleich dafür, dass da oben was vergessen wurde. Ich denke nicht. Und das Komma lässt übrigens auch weg. Ja, Kommata werden überbewertet. Ja, ja. Aber dafür bekam er dann auch 8 Daumen hoch. Mit anderen Worten, die erste Nachricht ist auf die Frage, wo gehe ich? Auswärts essen? Daheim! Vielleicht war es eine Einladung. Nein, das zu Hause mit Freunden zusammen kochen. Das ist so dieses, okay. Die Frage musst du aber auch doch so stellen. Stell dir vor, du bist ein Auswärtiger und sagst, hey, ich bin an dem Abend in Stuttgart. Warum? Weiß nicht. Warum bist du... Weil am nächsten Tag... Nein, ernsthaft, warum bist du an Silvester in Stuttgart? Warum war ich in Leipzig an Silvester? Weil ich Bock drauf hatte. Das ist eine berechtigte Frage. Warum bist du in Leipzig an Silvester? Weil es geil ist. Und weil es 21 Stockwerke in einem Hotel hat, wo ich runtergucken kann. Oh. So. Ich fühle mich groß. Der nächste Hinweis ist ein Lokal in Bad Cannstatt, also ich nenne jetzt den Namen nicht, wir machen ja nicht Werbung, Silvestermenü, aber gemütlich, edle Küche, noch bezahlbar. Ich sagte, kein großes Silvesterbrimborium, einfach hingehen, essen, heimgehen. Na, gemütlich, bezahlbar, edle Küche, Silvestermenü. Ich will kein Silvestermenü. Ja, vielleicht gab es kein Feuerwerk. Dafür bekam dieser Mensch ein Herz und einen Daumen hoch. Ja. Daraufhin schrob ich ihm, wir suchen eine Gastronomie, wo man einfach hingeht, isst und wieder geht. Ohne Menü oder Feuerwerkssubvention. Daraufhin antwortete er, keine Chance, fürchte ich, eventuell auf dem Land. Also in Stuttgart. Wo ich mir dann dachte, ja. Naja, er schrob dann darauf hin noch, dass er beim Vietnamesen ist. Wahrscheinlich auch zu einer Feierlichkeit. Ja, das. Wobei, was mich dazu führt, hast du es eigentlich bei einem Chinesen versucht, weil chinesisches Neujahr erst später ist? Das kam später als Vorschlag. Meine Güte, der Stuttgarter hat so einen schlechten Humor. So, daraufhin schrob mir ein anderer Mensch einen Ort. Eine Lokation. Also verlinkt er auf eine Lokation. Eine Lokation, ein Lokal oder eine Location? Eine Lokation auf Facebook. Also ein Lokal, das wo man Facebook ist. Wo man virtuell essen kann. Nee, aber... So Rikis Restaurant. Also er verlinkt ihn mir auf eine Facebook-Seite. Ja. So, von einem Lokal. I get it. Dann ging ich drauf und dachte mir so, oh, schau mal an. Daraufhin schrieb ich ihm, ich finde dort eine Vier-Gänge-Menü-Veranstaltung. Schriebst du oder schrobst du? Daraufhin schrieb er, lecker, ist zu empfehlen. Ich dachte mir nur so, okay, wir halten fest, wir haben drei Ideen. Der eine sagt, daheim. Ja. Der zweite sagt, da geh doch dahin, da ist ein Menü. Ja. Aber ist geil. Ja. Und der dritte sagt nur noch, da. Ja. Alle drei haben die Frage nicht beantwortet, zumindest nicht so, dass du sagen kannst, 5x5 ist Hundekuchen. Ja, das kommt darauf an, in welchem Bezugssystem, da ist das durchaus wahr. Genau. Aber, weißt du, der Punkt ist, was dir in diesem Augenblick entgangen ist, dass du Opfer einer Performance geworden bist. Welche? Weil die ersten drei da sagten. Nee. Doch. So, der dritte war ja schon mit seiner Location quasi auf Facebook zu finden. Der vierte... Der zweite war in Cannstatt. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ja, aber der vierte schrieb nur noch was Albernes. Der schrieb nicht McDonald's. Was übrigens 12 Likes und Hahas bekam. Was mich zu der kritischen Rückfrage führt, ob es denn so ist, dass es bei McDonald's ein Silvestermenü gibt oder ob es nicht tatsächlich so ist, dass man da gemütlich zu vernünftigen Preisen essen und dann wieder gehen könnte. Ja, aber nichts Vernünftiges. Also, die Pommes sind ganz gut. Dann kam als nächstes... Ich würde sagen, in Ruhe daheim kochen und genießen. Genießen wieder ohne dreierles S oder Doppel S, also einfach nur mit einem S. Genießen. Ja, Gesundheit. Ja. Auch dafür bekam er 2. Dann kam natürlich der schlaue Hinweis, reichlich spät. Viel Glück beim Suchen. Wieso? Antwortest du auf die Frage, wo mit viel Glück beim Suchen? Das war... Gib mir doch eine Antwort, wo und nicht... Oh ja, der ist aber spät. Das ist das, was ich mit Mentalität meine manchmal. Das war ein dezenter Hinweis darauf, dass dein Ansinnen leicht verrückt ist. Das habe ich dir, glaube ich, auch damals gesagt, als du mir erzählt hast, dass du noch eine Location suchst. Da hatte ich mir nämlich schon 4 Wochen lang den Kopf zerbrochen. Du wirst lachen, wir sind in Leipzig an dem Abend losgezogen und haben geguckt, wo wir was essen. Wir haben da nicht gesucht, wir sind da losgezogen an dem Abend und gesagt, so, der erste Laden, der offen hat, wo man einen Tisch kriegt, gehen wir rein. Wir sind ein paar Meter gelaufen. Da war eine Party, da gab es was zum Essen. Läuft. Darf ich dich daran erinnern, welche Erfahrungen wir bislang mit der Stuttgarter Gastronomie und der Volle darin gemacht haben? Ja, aber das ist heutzutage nochmal was anderes. Das Darf ich dich anderes. Daran erinnern, dass an Silvester vielleicht ein paar mehr Menschen auf die Idee kommen könnten, ihre Feierlichkeiten in eine Lokalität zu verlegen? Dann kamen einige Vorschläge mit, geh hierhin, geh dahin, die allerdings alle ein Silvestermenü hatten. Ja. Dann kam der Hinweis, und jetzt halte ich fest, deswegen musste ich schmunzeln. Moment, ja. Deswegen habe ich diese Vorgeschichte mit Leipzig erzählt. Definitiv das falsche Datum in einer Großstadt. Okay, Digga, Leipzig, ist Leipzig keine Großstadt? Nein. Natürlich ist Leipzig eine Großstadt. Leipzig ist im Osten und die haben ja nichts. Genau. Auch keine Großstadt. Kennt man ja nicht, ne? In der es schon zu normalen Zeiten nicht einfach ist, eine gute Lokalität zu finden. Gute vor allem. Was? Ich habe nicht über gut gesprochen, ich habe gesagt... Essen, nicht gut. Ich hab. Warum ist dann McDonald's wieder raus? Weil das nicht vernünftig ist. Also, ich würde mein Glück auch außerhalb versuchen. Außerhalb. Das ist so dieses außerhalb. Und dann denkst du dann mal drüber nach so und denkst du so, wo außerhalb? Weil, ganz ernsthaft. Pforzheim. Ja, genau. Dann lauter Geschick. Aber das ist ja genau mein Punkt. In einer Großstadt wie Stuttgart, wo gastronomisches Angebot klein geschrieben wird, und zwar in Steno. So, kommen wir mal zu einer ganz anderen Antwort. Also bis dahin habe ich keine vernünftige Antwort gekriegt, wo es nicht irgendeine Silvesterparty war. Ich habe echt jedem Hinweis bin ich nachgegangen, ja, und habe einfach nur geguckt, was ist dort? Und da ist jeweils eine Silvesterparty. Ich habe jeweils mir die Facebook-Seite angeschaut und habe geschaut, da ist jeweils irgendein Silvestermenü. Ja. Da ist immer was, außer bei der goldenen Schwinge. Aber da wollte ich nicht hin. Das klingt wie ein Puff. Der kommt noch später. Ach, der kommt noch. Die goldene Schwinge ist McDonald's. Ach so, okay, I get it. Gasthof zur goldenen Schwinge. Darf ich jetzt schon die Frage stellen, ob es auch noch sachdienliche Hinweise gab? Jetzt oder auf. Muss ich mir die noch für ein paar Kommentare später aufheben? Jetzt pass auf, jetzt warte. Okay, ich passe auf. Dann kam einer, der, das ist schon ganz gescheiterle. Ganz gescheit. Also so ein typischer Schwabe. Ja, ja. Schickte Frage. Du wolltest eigentlich die Antwort, kommst halt zu uns, oder? Ja. Oder allerdings, nein, wollte ich nicht. Tatsächlich habe ich dann die Geschichte mit, habe ich dann einfach wissen wollen, okay, wo geht man hin? Vor allem, die Frage war ja nicht nur, wo gehe ich spontan hin, sondern wo ist vor allem ein Restaurant, wo es kein Silvestermenü gibt? Also wo ich nicht das Feuerwerk subventioniere. Und das konnte mir halt auch niemand sagen. Weil ein Laden, also zumindest bis dahin, weil ein Laden... Wo das hast du ja nicht gefragt. Ja doch. Du hast nicht gefragt, wo gibt es einen Laden, wo es kein Feuerwerk gibt. Ja doch, ich hatte ja gefragt, wo kriege ich was ohne Silvestermenü? Wo gehe ich einfach nur hin, essen, gehen? Das, du hast nicht gefragt, wo es kein Feuerwerk gibt. Also. Du darfst im Schwaben, du musst spezifisch sein. Wo geht man Silvester in Stuttgart gepflegt essen ohne große Silvesterparty? Silvesterparty implementiert Feuerwerk. Ja, das ist schon wieder... Hast du Party geschrieben? Ja. Sowas mit Menü ist für mich nicht Party. Mit Feuerwerk und Menü und Gedöns. Also, so. Der arme Schwabe weiß gar nicht, wo er dran ist. Bei so unspezifischen Fragen. So, ich habe dann auch mal hingeschrieben, okay, es geht zentral wirklich um Tipps. Für spontane Gäste auch. Es geht nicht um mich. Ich feiere daheim. Ich habe mein Raclette daheim angesetzt und gut ist. Ich habe da keine Not. Ich muss nicht raus. Ich habe ein Zuhause, wo es schön ist, wo es warm ist. Und wir haben uns das mühsam eingerichtet in den letzten Jahren. Wir waren in Möbelhäusern. Jedes Jahr immer wieder haben wir mal da ein neues Möbelstück. Schön. Neue Couch. Geil. Demnächst neuer Fernseher vielleicht. Hey, schön. Ich brauche an Silvester nicht unbedingt raus. Aber ich wollte es mal wissen, wo man hingeht, weil ich eben die Erfahrung in Leipzig gemacht habe, dass es geht. Also es geht in anderen Großstädten. Es geht in Leipzig. Und wir haben doch in der letzten Folge gelernt, dass wir uns nicht mehr so sehr mit anderen Großstädten vergleichen wollen. Vor allen Dingen nicht mit solchen in der Nähe von Berlin. Ja, aber wahrscheinlich funktioniert sogar in Köln. Da kriege ich wahrscheinlich auch irgendwo um die Ecke was. In Köln würde ich an Silvester nicht in die Öffentlichkeit gehen. Nicht an der Domplatte, ich weiß. Ja, und Köln ist die Domplatte, gefühlt. So, dann kam wieder ein sachdienlicher Hinweis mit einem Restaurant, das sogar bei mir oben in Degerloch ist. Von dem ich allerdings weiß, dass die Preise horrende sind und die haben ein Silvestermenü, eine Silvesterparty. So, mit anderen Worten, auch das war völlig bescheuert. Daraufhin kam übrigens auch jemand, der noch Vincent Kling erwähnt hat. Oh ja, das ist, ja gut, das ist bodenständig. Oder das ist zwar Halbhöhenlage, aber es ist bodenständig. Ja, genau, Halbhöhenlage. Dann war noch Wohlfahrt. Auf der ja, Georgstour, ja, genau. Ne? Ja. Ja, Vincent Kling und dann ist noch auf der anderen Seite nochmal einer. Auf der Wielandshöhe ist einer. Ja. Ja, dann kam natürlich der Hinweis Udo Snack. Hat er ein Silvester auf? Das ist die nächste Frage. Dann kam LKW am Hauptbahnhof, also ein Leberkäse-Weckle. Selbst das funktionierte nicht, weil zu der Zeit, als diese Nachricht kam... War das, wo plötzlich alle Geschäfte von einem Tag auf den anderen aus dem Hauptbahnhof weg waren, ne? Genau, da war sogar der Hauptbahnhof schon stillgelegt. Mit anderen Worten, selbst der peinliche, lächerliche Hinweis LKW am Hauptbahnhof funktionierte schon nicht mehr. Das war so, wo du denkst, Digga, du stellst eine Frage und bekommst aber keine, wirklich in der gesamten Gruppe, in dem gesamten Thread, nicht eine sachdienliche Antwort, die wirklich hilft. Jetzt geht's weiter. Dann kam noch im Puff. Ja. Antwort bekam immerhin ein Like. Ja, zu Recht. Und der Hinweis, da knallt es aber auch. Wo ich mir nur dachte, ja. Dann schrieb noch einer zu Hause. Dann kam zu spät und viel zu teuer und das Essen dann auch nicht gut. Hä? Also ich habe in Leipzig gegessen. Es war gut dort, wo ich gegessen habe. Ich sag ja, nicht mit Leipzig. Wir sind da auch nochmal hin. Also mit anderen Worten, es gibt einen Laden. So. Ja, ich finde das trotzdem sehr schön, dass du meine These belegst. Dann kam bei Mama und Papa zu Hause, wo ich mir nur dachte, Digga, ich bin 39 bzw. 40. Ja, außerdem, bei meinen Eltern gab es dieses Jahr an Silvester Pizza. Mit am besten Ananas gemütlich drauf. Zu Hause. Und dann kamen winkende Hunde und Smileys, wo du dann denkst, hä? Was postest du da noch? Dann kam noch die sachdienlichen Hinweise, Kentucky, Burger King, McDonald's, daheim. Ja, aber von Kentucky schreit Ficken würde ich abraten. Der ist nämlich da hinten auf der anderen Seite von Untertürkheim. Also auf mitten im Kessel. Es gibt auch noch einen Milaneo. Das hat doch an Silvester zu. Und jetzt kommt noch der Knaller. Jetzt halte ich fest. Schon wieder? Moment, jetzt halte ich mich mal hinten fest. Die nächste Antwort war 5-Sterne-Restaurant. Ach, mein Stuttgart 1? Ja, wo ich mir dann dachte, 5 Sterne? Also 5-Sterne-Hotels, das kenne ich. 5-Sterne-Restaurants? Naja, es gibt 7 Sterne mit Taxa, also wird es wohl auch 5-Sterne-Restaurant geben. Und als allerletzte Antwort kam noch ein Steakhouse-Hinweis, wo ich mir dann dachte... So ein Ketten-Steakhouse? Ja, so eins, das hinten in der Eberhardstraße auch zu finden ist. Das ist ein Ketten. Ja, ja. Und am Bahnhof irgendwie auch ist, wo ich mir nur dachte, nee, weil das Ding ist definitiv jetzt schon auf Wochen aus gebucht, weil wir waren da mal tatsächlich letztens essen, es war übrigens nicht gut, und ich glaube, den Termin haben wir auch 2 Wochen vorher genommen. Also da war es dann wirklich zu spät für spontan. Okay. Und die Nachricht kam dann tatsächlich sogar schon im neue Jahr, wo ich mir nur dachte, jo. Tatsächlich fürs kam... Fürs kommende Jahr ist das doch praktisch. Tatsächlich kam... Ja, da muss ich aber jetzt schon reservieren. Ja. Und übrigens, ich glaube, selbst dort haben die ein Silvestermenü... aber ohne Feuerwerk wahrscheinlich. Ja, und der Sohnemann spielt auch keine Musik. Tatsächlich kam keine einzige vernünftige Antwort unter diesem ganzen Thread. Okay. Sie kamen per PN. Ah, okay. Also fassen wir zusammen. Negativer Aspekt... Es gab keine produktive Antwort im Thread. Positiv, im Unterschied zu einer Usenet- oder auch handelsüblichen Forendiskussion gab es keinen einzigen Hitler-Vergleich. Ja, aber lauter so... von daher einige... ist der Mensch, hat Facebook den Menschen im Internet zivilisiert. Naja, es kamen schon nochmal so einige Hinweise, so von wegen, wie realitätsfremd bist du eigentlich, dass du in Stuttgart zu der Zeit jetzt noch sowas suchst? Es kam aber kein Hitler-Vergleich und das Hundi hatte nicht den rechten Arm gehoben. Also es war noch nicht mal die Andeutung eines Hitler-Vergleichs. Der Hund war noch nicht mal auf einer Krawatte zu sehen. Wie gesagt, und es gab keinen, der erster schrieb. Ja. Aber so viel zum Thema, Facebook-Gruppen sind gut. Wenn du mit so einer Frage in eine Facebook-Gruppe gehst, nicht eine produktive Antwort im gesamten Thread. Derjenige, der mir geschrieben hat, der hat mir tatsächlich einen Geheimtipp quasi zugeschoben und gesagt, hier, da kannst du übrigens essen gehen. Habe ich mir angeschaut, da würde ich wahrscheinlich sogar essen gehen bei Gelegenheit. Jetzt nicht an Silvester. Ja. Aber wahrscheinlich hätte ich da sogar an Silvester hingehen können. Ich müsste jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, ob die Frage überhaupt sinnvoll für eine Facebook-Gruppe gewählt war. Naja, die Frage, die sich natürlich immer wieder auch aufdrängt, und die können wir jetzt auch einfach mal unserer Hörerschaft, die in Stuttgart sitzt, geben. Wir nehmen ja jetzt gerade schon so ein bisschen auf hier bei gutem Wetter draußen. Es regnet heute nicht, es ist nicht wirklich bewölkt. Dementsprechend ist auch nicht die Gefahr, dass es uns... der Regen erschlägt und Graupel sieht auch nicht so aus, als würde kommen. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn jetzt Regen kommen dät, oder es vorhin angefangen hat zu regnen, als wir uns getroffen haben, dann hätten wir ja 2 Optionen gehabt. Erstens, wir fahren zu dir oder zu mir und nehmen da die Folge auf. Oder eine Lokation, also eine Bar oder ein Café, wo man ganz gemütlich mit dem Mikrofon einfach nur sich an den Tisch setzen kann und aufnehmen kann. Und da ist halt die Grundfrage, wo? Weil 2 Probleme. Ich möchte nicht das Gespräch am Nachbartisch aufzeichnen. 2. Problem. Ich möchte keinen GEMA-Stress haben. Mit anderen Worten, keine laute Musik und nicht so ultra voll. Also wir hatten ja mal eine Straßenbahnfolge, wie mancher schon weiß. Und dementsprechend, hätte ich zum Beispiel erwartet, dass aus den Stadtteilen gerade zum Beispiel Vorschläge kommen, wo man hin kann. Also zu der Silvesterfrage. Weil tatsächlich der Geheimtipp, den ich da bekam, wo dann gesagt wurde, hey, da kann ich hingehen, habe ich angeschaut, dachte mir, ja klar, logisch. Jedes kleine Stadtteil-Restaurant das nicht gerade eine Party feiert, ist happy über Gäste. Weil es gibt ja tatsächlich genügend Stadtteilrestaurants. Es sei denn, sie haben zu an Silvester, was ja auch so ein Ding war. Weil, ja, das gibt's auch. Weil tatsächlich in dem Jahr habe ich mir auch die Frage gestellt, so Anfang November, und habe so ein bisschen was in die Richtung abgeklappert, die hatten dann zu. Ja, ja, aber das gibt beides. Also es gibt sowohl zu als auch große Party, aber halt auch tatsächlich... nö, machen ganz einfach Essen. Und tatsächlich, ich glaube, der Chinese wäre es auch gewesen. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gab tatsächlich eine China-Restaurants, die einfach auch ganz einfach offen hatten an dem Abend. Ja. Also hier wahrscheinlich um die Ecke des Shanghai oder des Chens in Zuffenhausen draußen oder das Reishaus oben in Möhringen. Ja. Also ich glaube, da hättest du auch was ganz Entspanntes essen können. Gut, hättest du auch reservieren müssen, vielleicht 2-3 Tage früher, als ich das geschrieben habe, vielleicht sogar. Oder vielleicht kurz vor Weihnachten. Aber tatsächlich reservieren und dann kriegst du was. Ja. Aber ja, möglicherweise draußen in den Stadtteilen. Vielleicht sogar... Also gut, in dem Fall die Asiaten sind in dem Fall diese Teppanyaki-Asiaten. Bei denen musst du grundsätzlich reservieren, weil die natürlich gerne überlaufen werden. Von Hipstern. Von Hipstern und von Großfamilien. Wir waren an... Von Großfamilien aus Hipstern. Nee, wir waren an Weihnachten, waren wir tatsächlich auch essen und da furzen dann aber so 5 Kinder und 3 Erwachsene durch die Gegend. Ist ja scheußlich. Warum, ja. Warum 3? Na, meistens ist das so eine offene Beziehung oder was? Nee, meistens ist da noch eine Oma oder ein Opa dabei. Ach so. Also Erwachsene sind... Mit meiner Oma wärst du mal zum Chinesen gegangen, die hätte dir aber was erzählt. Muss ich jetzt noch differenzieren zwischen Erwachsenen und Senioren oder was? Ja. Damit du es verstehst. Ja, ja, genau. Also, ich schwöre vor allen Dingen mit alten Menschen beim Chinesen. Also, wo kommen wir denn da hin? Ja, also, wie gesagt, wenn ihr mal irgendwie, also, wenn ihr Stuttgarter seid, dann gebt uns doch mal bitte Feedback, wo wir tatsächlich einkehren können. Gerne zentral. Also, ich habe da schon einen Vorschlag bekommen, den müsste ich mir bei Gelegenheit mal anschauen, wie der Laden ist und ob wieder tatsächlich Montag. Können wir Namen nennen? Nö, nur nicht. Okay. Machen wir, wenn das Mikrofon aus ist. Also, ich kann dir das nachher verraten. Tatsächlich, wenn wir irgendwo einkehren dürften, wenn es für den Wirt natürlich auch in Ordnung ist, dass wir da mit unserem Mikrofon sitzen. Ich meine, wir plärren jetzt hier nicht die Landschaft zu. Also, hier laufen ständig Leute vorbei, die interessiert das in feuchten Kehricht, was wir hier machen. Die gucken höchstens irritiert. So wie die eine Frau, die Toilettenpapier für ihren Hund gehamstert hat. Auf alle Fälle, wir würden natürlich auch sagen, wo wir sitzen, wenn das den Wirt natürlich auch wiederum recht ist, nicht, dass der am Ende montags dann immer irgendwelche Pilgerscharen von Fans oder Hörern hat. Genau. Also wir würden natürlich den Namen nennen, wenn das für den Wirt auch in Ordnung ist, dementsprechend, ja, verratet uns mal, wo wir einkehren können, ansonsten sitzen wir halt draußen oder bei uns jeweils. Ja, genau, ich hab da eine schöne Liste gemacht schon mal. Genau, aber ansonsten Lokationen mit K... Lokalitäten in dem Fall. Lokalitäten, wo wir einkehren können, das wäre schön. Ansonsten, wir sind in Vorbereitung für ein paar Themen, die da jetzt demnächst kommen werden, die wir teilweise auch, wie gesagt, auch alle draußen aufnehmen werden wahrscheinlich. Falls ihr Dating-Fragen habt oder zum Thema Dating einfach noch Subthemen habt, haut mal raus, weil das ist so das große Thema, an dem wir demnächst arbeiten werden, wo wahrscheinlich mehrere Folgen kommen. Ja. Wenn wir das jetzt natürlich jetzt sagen, erwartet nicht, dass es in 2 Folgen soweit ist, was eine kurze Folge wäre. Ja. Genau, ich muss erstmal wieder irgendwie ein Date haben. Ja, das sowieso. Ich brauche keine, ich habe eine glückliche Beziehung. Und dementsprechend. Aber ich... Das Thema ist natürlich soziologisch und kulturell sehr spannend. Und ich meine, wir können mal kurz drauf eingehen noch. Sollte das nicht eine kurze Folge sein? Wir sind bei 28 Minuten. Ja, ja, dann gehen wir noch ganz kurz drauf ein. Wenn natürlich jetzt gefragt werden, wie das mit dem Ghosten ist. Ja. Da können wir natürlich dann auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das kann jetzt sogar ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wurde zwar nicht bei einem Date geghostet, aber ich wurde von einem Podcaster geghostet. Oder wir wurden von einem Podcaster geghostet. Denn du wurdest von einem Podcaster geghostet. Wir wurden von einem Podcaster geghostet. Du. Denn irgendein Podcaster kam um die Ecke, futzte uns mal kurz ins WhatsApp und hat danach nie wieder reagiert. Und hat seitdem auch keine Folgen mehr veröffentlicht. Ja doch, seit er das geschrieben hat schon. Aber ach, dann ja gut, aber das ist dann, da gab es dann nur noch 1 oder 2 und seitdem ist da Funkstille, oder? Ja, ja, aber Fakt ist, wir wurden quasi jetzt auch geghostet, weil... da meldet sich, also dieser Mensch hat, der hat quasi gesagt, ihr seid ganz böse Burschen. Und wir haben gesagt, ja, schleuder uns zu Poten. Nein. Wir sind keine bösen Burschen. Wie kommst du drauf? Hallo? Hallo, wie kommst du drauf? Ja. Könntest du bitte zum Punkt kommen? Hä? Wie, hallo? Und da kam aber nichts mehr. Du so gar nichts. Und du denkst so... Und es hat den Auslöser-CD zutiefst verunsichert, dass er gekostet wurde. Nein, es ist für mich so ein neues Feeling, weil es hat ihn verunsichert. Also, dass er nicht weinend bei mir auf der Couch gesessen hat und wir Bridget Jones gucken mussten, war noch alles. Nein, für mich ist nur die Frage, hat sich quasi dieses Dating-Phänomen schon irgendwie in die Popkultur? Also. In die Podcast-Kultur. In die Podcast-Kultur. Oder in die Popkultur. Werden wir demnächst möglicherweise einfach nie wieder was vom Wendler hören? So, pop, weg ist er. Der Wendler hat keinen Podcast. Nee, aber einfach nur Popkultur. Oh, raus. Also ist einfach möglich. Oder werden wir demnächst einfach, keine Ahnung, ist 2021 zum Januar 2021 einfach Frau Merkel einfach nicht mehr da. So, geghostet. So, und alle sagen, wo ist die Kanzlerin? Dann schreibt Joachim ihr. Nee, Joachim ist ja mit. Dann schreibt der Gauck ihr so, hey, der ist Angler. Weg. Nee, Joachim Gauck, das gibt's noch. Ja, aber der ist weg, der hat keine Funktion mehr. Aber der Jörn könnte schreiben. Unter Pastorentöchtern kennt man sich. Ja, aber der Jörn könnte schreiben, du Angela, ich habe diese Corona-Krise gelöst. Krieg ich jetzt ein Fleißkärtchen. Ja, genau. Ja, der könnte schreiben und dann so, nichts. Also dann ghostet einfach die Kanzlerin Deutschland. Das wäre doch was. Einfach ghosten als komplettes Popkulturphänomen oder als komplettes Kulturphänomen. Oh ja, ich sehe schon den Film. Ghost, keine Nachricht von Angie. Nein, aber das ist für mich so. Also ich bin da nicht traurig. Und Wookie Goldberg spielt die Bundespräsidentin. Ich bin da eher amüsiert darüber, weil das da tatsächlich so ein Kindergewichse ist eigentlich. Also so ein. Nein. Ghosting ist ein zutiefst erwachsenes Phänomen. Kinder sagen einem ins Gesicht, dass man doof ist. Ja, das hat er ja, glaube ich, auch versucht und ist dann einfach weggerannt. Quasi. Ja, aber er hat es nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, er sei doof. Sondern er hat auf herablassend ironische Art und Weise... ich wollte doch nicht mehr schlecht von ihm reden. Das muss ja auch nicht. Also fand ich es auf jeden Fall, es amüsiert mich zutiefst und falls ihr was über Ghosting wissen wollt, das können wir in der Zwischenzeit gut belegen. Ja, genau. Nur wir sind hochgradig amüsiert darüber, weil ich denke mir so, hä? Wie? Also gut, wenn sich einfach bei einem Date, nach einem Date einfach jemand nicht mehr meldet, ja, dann ist halt so. Aber wenn quasi dir jemand einen Vorwurf macht und danach wegrennt, dann denkst du so, Wie erwachsen ist das? Naja, egal. Wurscht. Ja. Genau. Also, wenn ihr wissen wollt, wie Dating in den 90ern so war, dann könnt ihr den Auslöser-CD fragen. Und wenn ihr wissen wollt, wie Dating in der Zukunft ist, dann lassen wir das Zeilenende spekulieren. Ich gucke in meine Kristallkugel. Genau. In diesem Sinne, falls ihr dazu Fragen habt, das wäre so das nächste große Themenspektrum. Ansonsten, wir lassen uns für nächste Folge auch noch was Schönes einfallen. Mal gucken, was uns da einfällt. Genau. Wir schauen mal in so einen großen Monitor. Ciao. Ciao.